Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sturadio-Sendung. Heute am 2. Juni 2021. Wir haben heute ein sozusagen datenbezogenes Thema, und zwar wird es gehen um 77 Jahre D-Day. Dieser jährt sich nämlich am kommenden Sonntag, dem 6. Juni, zum, wie gesagt, 77. Mal. Wir haben allerdings für diese Sendung nicht nur einen historischen Abriss geplant, sondern wollen uns anschließend an diese Begebenheiten auch dem Thema des Anti-Amerikanismus, insbesondere in Deutschland, widmen. Hierzu werden wir verschiedene Texte von der Seite Emanzipation und Frieden, emmafree.de, einlesen, nämlich zum einen Text zum 70. Geburtstag des D-Days, also mittlerweile 7 Jahre alt, und einen Text zum Thema des Anti-Amerikanismus. Um jedoch in das Thema einzusteigen, folgt erstmal ein kurzer historischer Abriss über die Bedeutsamkeit des sogenannten D-Days. Was Stalin immer dringlicher gefordert hatte, bereiteten seine westlichen Verbündeten verstärkt seit 1943 vor: die Eröffnung einer zweiten Front auf dem europäischen Kontinent, deren Stoß direkt auf Deutschland zielte. Hierfür wurde eine große Landung an der Küste der Normandie, Operation Overlord, geplant, der eine Landung an der südfranzösischen Küste, Operation Dragoon, folgen sollte. Auf ihrer Konferenz in Teheran Ende November 1943 beschlossen Churchill, Roosevelt und Stalin, Overlord im Mai 1944 durchzuführen, was man bald auf den 6. Juni 1944 verschob. In Großbritannien wurden für das Vorhaben 4 Armeen, 2 amerikanische, eine kanadische und eine britische, sowie starke Luft- und Seestreitkräfte zusammengezogen. Die größte triphibische Operation der Geschichte kündigte sich an. Den Oberbefehl über das Unternehmen mit Truppen aus 9 Staaten erhielt US General Dwight D. Eisenhower. Für die deutsche Führung verdichteten sich Ende 1943 die Hinweise auf eine alliierte Invasion in Nordfrankreich im Frühjahr 1944. Vom Gegner geschickt getäuscht, erwartete man sie weniger in der Normandie, sondern überwiegend an der engsten Stelle des Ärmelkanals. So wurden dort die Küstenbefestigungen besonders verstärkt. Regie führte dabei Generalfeldmarschall Rommel, der seit kurzem Oberbefehlshaber der in Nordfrankreich, Belgien und Holland stationierten Heeresgruppe B. Das Rückgrat der Küstenverteidigung bildete der Atlantikwall, ein vom Nordkap bis zur spanischen Grenze reichendes Stellungs- und Bunkersystem, das seit 1942 im Bau und erst teilweise fertiggestellt war. Die Besatzung des Atlantikwalls sollte eine Invasionsarmee unbedingt abwehren, noch bevor diese an Land Fuß fassen konnte. Denn für eine Schlacht im Hinterland besaß die Wehrmacht zu wenig mobile, kampfkräftige Divisionen. Das änderte sich bis zuletzt nicht wesentlich, obwohl Hitler der Abwehr einer Invasion höchsten Vorrang einräumte. Die starke Beanspruchung an der Ostfront, sowie in Italien, ließ für die Verstärkung im Westen wenig Spielraum. Schließlich landeten die Alliierten am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, an 4 Küstenabschnitten der Normandie zwischen Caen und Cherbourg. Hier bildeten sie noch am selben Tag erste Brückenköpfe und erreichten damit, unter weniger Verlusten als befürchtet, ihr erstes Ziel. Noch im Juni erweiterten die Alliierten ihre Basis mit der Eroberung der gesamten Halbinsel Cotentin. Der Erfolg dieser Operation war entscheidend für den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Nach diesem kurzen historischen Abriss folgt jetzt ein Text, wie gesagt, von der Seite emmafree.de. Vielen Dank, dass wir den einlesen dürfen. Der Text wurde veröffentlicht am 21. Mai 2014, ist also bereits 7 Jahre alt, hat dennoch aber leider nichts von seiner Aktualität verloren. Aus dem Grund, haben wir uns entschlossen, den einfach so, wie er ist, einzulesen. Das Ganze ist eine Flugschrift gewesen. Wer möchte, kann sie auf der Seite nachlesen und sich dort auch die englische Übersetzung oder ein Layout zum Ausdrucken besorgen. Danke, liebe Amis. Und bleib bitte nochmal 70 Jahre. Liebe Amis, ihr seid am 6. Juni 1944 in der Normandie gelandet. Gegen den erbitterten Widerstand der Deutschen habt ihr, gemeinsam mit den anderen Alliierten, Schluss gemacht mit Nationalsozialismus, Shoah und Vernichtungskrieg. Später habt ihr für eine demokratische Staatsform in Westdeutschland gesorgt. Ohne euren Sieg wäre die Welt heute ein einziger Friedhof. Liebe Amis, glaubt ja nicht, dass man euch deswegen in Deutschland besonders gern hat. Deutsche mögen links, christlich, alternativ oder Nazis sein. In einem Punkt sind sie sich meistens einig. Sie verachten euch. Sie behaupten zwar, sie würden nur eure Politik kritisieren, aber das könnt ihr getrost vergessen. Selbst junge Leute in Vietnam haben weniger gegen euch als die Deutschen. Anti-Amerikanismus gehört hierzulande zum guten Ton. Das hat mit deutscher Selbstgerechtigkeit zu tun. Die ist nämlich, anders als ihr gerne glauben wollt, keineswegs verschwunden. Wie schon zu Kaisers- und Führerszeiten glauben die Deutschen, alle anderen auf der Welt und ganz besonders ihr, liebe Amis, seien Egoisten. Nur sie selber nicht. Ihr Amis seid ungerecht, macht Krieg und versaut die Umwelt. Die Deutschen aber kämpfen für Gerechtigkeit, Frieden und eine glückliche Natur. Früher hieß das mal, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Doch man hat gelernt in Deutschland, so sagt das heute niemand mehr. Wie haushoch die Deutschen euch Amis moralisch überlegen sind, fällt ihnen interessanterweise am meisten auf, wenn es um Kriege gegen mörderische Diktaturen geht. Es gibt bekanntlich ernstzunehmende Argumente gegen den Irakkrieg und ihr, liebe Amis, diskutiert das Thema ja auch kontrovers. In Deutschland aber geht es nicht um Argumente. Da gibt es nur eine Meinung und die geht so. Wie schlimm die Amis doch sind, wir sind viel besser, denn wir sind für den Frieden. Würden sie sich aufs Argumentieren einlassen, müssten sich die Deutschen dem Hinweis stellen, dass, wäre es nach ihnen gegangen, die Taliban, Saddam Hussein und Gaddafi bis heute weiter wüten, foltern und morden würden. Aber dass auch sie keine weiße Weste haben, wollen die vermeintlichen Friedensfreundinnen nicht hören. Abu Ghraib konnten sie erst buchstabieren, nachdem die US-Armee einen Folterskandal in diesem Gefängnis zu verantworten hatte. Solange das Saddam-Regime dort zehntausende Menschen auf bestialische Weise zu Tode brachte, interessierten sich die Deutschen nicht dafür. Damals herrschte ihrer Meinung nach nämlich Frieden. Deswegen gab es in Deutschland zwar Massendemonstrationen gegen den Irakkrieg, aber wenn Assad in Syrien mit russischer, iranischer und chinesischer Hilfe Hunderttausende abschlachtet und ins Elend stürzt, rührt sich niemand im Lande der Guten. Übrigens verstehen Deutsche durchaus, dass auch schuldig werden kann, wer nicht militärisch eingreift. Sie wissen jedenfalls sofort, wer Mitschuld trägt, weil die Alliierten die Gleise nach Auschwitz nicht bombardiert haben. Aber da geht es ja auch um euch, liebe Amis. Mit seiner Dialogpolitik hat Deutschland von Anfang an das antisemitische Terrorregime im Iran stabilisiert. Alles für den Frieden, versteht sich. Wenn Irans Herrscher Israel mit Vernichtung drohen, juckt es die Deutschen wenig. Zwei Drittel von ihnen glauben sowieso, ausgerechnet der jüdische Staat sei die größte Gefahr für den Weltfrieden. Was sie nicht daran hindert, bei jeder Gelegenheit zu verkünden, sie hätten ganz viel aus der Geschichte gelernt. Liebe Amis, die weltweite Überwachung durch Geheimdienste ist ein großes Problem und an eurer NSA gibt es viel zu kritisieren. Aber dass sich Staaten und Regierungen untereinander ausspionieren, hat ungefähr den Neuigkeitswert der Nachricht am 31. Dezember sei Silvester. Doch in Deutschland regt man sich darüber auf wie in keinem anderen Land. Nicht gerade, wenn eure Diplomaten von Russland abgehört werden, da reibt man sich eher die Hände. Aber wenn sich herausstellt, dass ihr auch auf diesem Gebiet ein bisschen mehr könnt als die Deutschen, werden die stinkesauer. Sie selber machen sowas nämlich nicht, müsst ihr wissen. Deswegen ruft man in Deutschland auch viel lieber NSA als NSU. Das ist die deutsche Nazi-Bande, die aus purem Hass jahrelang Migranten mordete, während die Geheimdienste angeblich von nichts wussten. Was auch kein Wunder ist, rekrutieren sich diese Dienste doch aus einer Bevölkerung, die mehrheitlich Eingewanderte ablehnt und glaubt, sie gehörten nicht zu uns. Da seht ihr mal, liebe Amis, um wie viel besser die Deutschen sind als ihr. Liebe Amis, jetzt müssen wir euch und euren ehemaligen Präsidenten Bush aber auch mal kritisieren. Der hat nämlich die ganze Welt unsicherer gemacht. Er hat Terroristen und Diktatoren gestärkt, die plötzlich auf mehr Unterstützung und Sympathie hoffen konnten. Oder haltet ihr es mittlerweile nicht auch für einen schweren Fehler, dass sich Präsident George H.W. Bush 1990 als einziger Führer der vier Siegermächte vehement für ein größeres Deutschland aussprach und ihm auch gleich noch Partnership in Leadership anbot? Was habt ihr denn im letzten Vierteljahrhundert davon gehabt? Euch ist ein Konkurrent erwachsen, der ganz Europa beherrscht und zunehmend seine Muskeln spielen lässt. Ein Konkurrent, der euch nicht verziehen hat, dass ihr ihm zweimal die Weltherrschaft vermiest habt und der es diesmal besser machen will. Liebe Amis, ein paar von euren Soldaten sind ja glücklicherweise noch hier. Bitte bleibt doch vorsichtshalber nochmal 70 Jahre. Man weiß ja nie. Im Weiteren folgt jetzt wie versprochen eine, ja, leichte Themenveränderung, wenngleich sich anknüpfend an das vorherige Thema, nämlich 77 Jahre D-Day, das Jubiläum, welches im ersten Teil der heutigen Sendung behandelt wurde. Hier geht es jetzt weiter mit einer Schrift zum Anti-Amerikanismus, wie schon die eingelesene Flugschrift ja andeutete, ein Phänomen, das sicherlich nicht vom Sieg über Nazi-Deutschland zu trennen ist. Auch dieser Text von der Seite Emma Free, auch dieser Text kann gerne auf der Seite nachgelesen werden, auch gibt es dort Audiodateien, Vorträge und vieles mehr. Wer möchte, kann sich ja gerne mal ein wenig umsehen. Als 2008 der Präsidentschaftswahlkampf in den USA auf seinem Höhepunkt war, hätte man den Eindruck gewinnen können, es gehe angesichts der guten Chancen Obamas, die sie später realisiert haben, aufwärts mit dem deutsch-amerikanischen Verhältnis. Obama erschien als Anti-Bush, als ein Europäer im Weißen Haus, der nun endlich eine bessere, europäischere Politik machen würde. Darunter verstand man grob: weniger Krieg gegen den Terror, mehr Moral, mehr Kultur, mehr Einpassung in die Staatengemeinschaft und mehr Rücksicht auf die Völker der Erde. Denn irgendwie schien ja klar, man hasst nicht Amerika, sondern nur amerikanische Politik. Genau diese Gleichsetzung von besser und europäisch verweist jedoch darauf, dass die verbreitete und vermeintlich kritische Haltung gegenüber Amerika und die tiefe Abneigung gegen etwa Fastfood, Denver Clan und die Amerikanisierung eben nicht eine konkrete, reflexive Auseinandersetzung mit amerikanischer Politik und Gesellschaft ist. Genau diese Gleichsetzung von besser und europäisch verweist jedoch darauf, dass die verbreitete und vermeintlich kritische Haltung gegenüber Amerika und die tiefe Abneigung gegen etwa Fastfood, Denver Clan und die Amerikanisierung nicht eben eine konkrete, reflektive Auseinandersetzung mit amerikanischer Politik und Gesellschaft ist. Vielmehr offenbart die Opposition gegen Amerika bzw. gegen das, was sie als amerikanisch gilt, in weiten Teilen einen fundamentalen Widerspruch zwischen europäischem und im Grunde reaktionärem Dünkel und dem amerikanischen Traum. Als die Kulturnation Deutschland 1933 Bücher verbrennen ließ, fanden das Bauhaus oder das Frankfurter Institut für Sozialforschung Aufnahme in den USA. Die deutschen Volksgenossinnen provozierte das zu Wutanfällen. Nach 1945 gab es für Deutsche einen scheinbar konkreten Grund, Amerika zu hassen. Hatten doch die USA relativ spät, dafür aber umso wirkungsvoller und entschlossener daran mitgetan, ein großes deutsches Projekt in Scherben zu zerhauen. Dieses, mit Inbrunst verfolgt, umfasste vornehmlich die Vernichtung der Juden, die Versklavung Minderwertiger und die Vorherrschaft des wahnhaften deutschen Wesens zugunsten der Personen, in denen der Volksgemeinschaft Undeutsches personifiziert erschien. Der Sieg der Alliierten, unter denen die USA eine wichtige Rolle spielten, schien bis heute unterschwellig als Demütigung erfahren zu werden. Gerade auch sich als links verstehende Menschen leiden unter der Vorstellung, man sei von einer imperialistischen Macht amerikanisiert und umerzogen worden. So wird der Einsatz der USA im Kampf gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg umgedeutet zu einem Beleg dafür, wie verkommen Amerika und die Amerikanerinnen seien. Das von der DDR im plumpen antiwestlichen Antiimperialismus am Beispiel Dresdens vorexerzierte und im wiedervereinigten Deutschland nur allzu gern weitergepflegte Gejammerer über die von niemanden als den Deutschen selbst provozierten Bombennächte liegt berede das Zeugnis davon ab. Doch was, wenn nicht der Krieg gegen das größenwahnsinnige Tausendjährige Reich, ist zutiefst antiimperialistisch. Wenn es je einen Krieg gegeben haben sollte, für den das Attribut gerecht überhaupt in Frage kommt, dann genau derjenige, an dessen Ende die Niederwerfung in der nationalsozialistischen Raserei begriffenen Deutschen stand. Es geht im Anti-Amerikanismus aber nicht nur um einen selten verqueren Anti-Imperialismus. Vielmehr handelt es sich um ein Bauchgefühl, aus dem heraus man, speziell hierzulande, sich stolz wie einen Orden anheftet, anti-amerikanisch zu sein, wie zum Beispiel Volker Pispers, der Studienrat gewordene Mario Barth. Darin zeigt sich auch ein letztlich ideologischer Gegensatz, der im kulturell und moralisch selbstgenügsamen Europa schon lange vor 1945, ja, lange vor 1933 für ein Überlegenheitsgefühl sorgte. Als die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden und noch weit ins 19. Jahrhundert hinein, blickte man in Europa, besonders aber in Deutschland, noch spöttisch auf Amerika herab. Ein bisschen gekränkt davon, dass Millionen von Einwohnerinnen Europas die drückende Heimat verließen, mit der man selbst verwachsen war. Die Auswanderer lösten sich von den traditionellen, organischen, kollektiven Werten und Normen und wurden der heiligen Scholle abtrünnig, auf der sie bisher im Feudalismus und im Falle Deutschlands auch in gescheiterten demokratischen Revolten festgeschriebenes und unveränderliches Dasein gefristet hatten. Sie suchten anderswo ein besseres, schöneres und freieres Leben. Mit dem Ziel und konkreten Versuch, anderswo neu zu beginnen und in individuellen Eigenheiten und Präferenzen in Frieden gelassen zu werden. Genau dieses Streben, Pursuit of Happiness, wird in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 zu einem zentralen Kristallationspunkt dessen, worum es in der Loslösung vom britischen Empire ging. Vielmehr noch, es wird als fundamentales Recht des Individuums geradezu sakraler Bestandteil des Gründungsmythos der Vereinigten Staaten, des amerikanischen Traums. Natürlich ist das Recht zum Streben nach Glück nicht das garantierte Recht auf Glück. Die Aussicht auf tatsächliches, schönes und glückliches Leben bleibt selbstverständlich in der wahren Gesellschaft immer noch notwendig falsche Hoffnung, egal ob in den Vereinigten Staaten oder anderswo. Ja, 1776 galten nur männliche Weiße als Individuen, denen das Recht auf Pursuit of Happiness zukam, wobei, wohlgemerkt zu einer Zeit, in der in Europa die allerwenigsten überhaupt vage ahnten, was es überhaupt sein sollte, ein Individuum und seine Freiheit. Doch die dieser Vorstellung vom Individuum und seiner Freiheit inhärente Dynamik erweitert den Kreis derer, die sie einbezieht, seit 200 Jahren stetig und verlässlich. Individuelle Freiheit ist bei aller Imperfektion und logischer Begrenzung durch den Zwang zur Selbstverwertung in der wahnproduzierenden Gesellschaft wohl in der Geschichte nirgends so weit verwirklicht worden wie in den USA. Und bevor man anklagend sich darüber empört, dass Obamas Wahl doch nur hinwegtäusche über Rassismus und strukturelle Ungleichheiten in den USA, möge man sich Rechenschaft darüber ablegen, ob man sich über den Verschleierungseffekt einer deutschen Kanzlerin und eines vietnamesisch ausschauenden ehemaligen deutschen Vizekanzlers ebenso echauffieren würde. Oder verweisen diese Beispiele nicht gerade auf die Ausstrahlungskraft des amerikanischen Traums? Mitunter gab es in selbstgerechte europäische Gefilde hinein. Denn die Unabhängigkeitserklärung von 1776 schrieb erstmals in der Geschichte das Glücksstreben nicht der Völker und Gemeinschaften, sondern des Individuums als legitim fest, ja, erhebt es sogar zum Selbstzweck. Bis heute ist dieser Grundsatz zentral und wirkt in sämtlichen Bereichen der US-amerikanischen Gesellschaft fort. In diesem Sinne steht Amerika für das emanzipatorische Versprechen von Aufklärung und Moderne, wenngleich selbstverständlich nicht für seine Einlösung. Für die Befreiung des Individuums von der Geiselnahme durch das Kollektiv, für die Diskreditierung des Anspruchs an ein Individuum, seine Interessen und Bedürfnisse, denen einer realen oder imaginierten Gemeinschaft regelmäßig unterzuordnen. Der Amerikanismus als Idee widerspricht somit fundamental der abergläubischen Idee eines Volkes, wie sie in Deutschland zum Motor der Vernichtung von Volksschädlingen wurde, der Unterwerfung unter und im Zweifel Selbstopferung für ein großes Ganzes, der irrationalen und zwanghaften Bindung an Blut und Boden. Historisch und analytisch ist es zu großen Teilen eben jener Widerspruch, der den europäischen Anti-Amerikanismus zur Weißglut treibt und es ihm geboten erscheinen lässt, kein gutes Haar an den USA zu lassen. Auch heute noch geht es dem Anti-Amerikanismus maßgeblich nicht darum, was konkret die Amerikanerinnen tun, sondern darum, wofür Amerika steht. In der Opposition dagegen gerät man ideologisch schnell in Fahrwasser, deren man sich sehr klar sein sollte. Zwei Beispiele illustrieren das. In der Debatte um Heuschrecken, also US-amerikanische Kapitalinvestoren, wird dem angelsächsischen Kapitalismus häufig ein rheinischer Kapitalismus gegenübergestellt, der vermeintlich sozialer und moralischer sei. Doch ob man zur Lohnarbeit in einem von amerikanischen Finanzbankerinnen gekauften Unternehmen oder beim volksgemeinschaftlich organisierten mittelständischen Ramschersteller Trigema gezwungen ist, über die ein ultranationalistischer und reaktionärer Unternehmer autokratisch herrscht, macht am Ende keinen Unterschied. Und ob man im Falle des Bankrotts der einen oder anderen Wertverwertungsunternehmung erwerbslos ist, auch nicht. Global Players verdeutlichen, dass der Zwang zur Selbstausbeutung, zur optimalen Vermarktung der eigenen Arbeitskraft und zur täglichen Hinnahme der damit verbundenen Zumutungen keine Nationalität hat. Wenigstens das ist man fast versucht zu sagen, denn ihre Verzierung mit allerlei nationalistischer, regionalistischer und Gemeinschaftsideologie macht die kapitalistischen Zumutungen noch unsympathischer, als sie eh schon sind. Dennoch erscheint die Regionalität, das Gerede von der Gemeinschaft oder gar Familie oder die Tatsache, dass irgendwer im Management doch von hier ist, als besonders attraktives Mittel der vielbeschworenen mittelständischen Unternehmen. Unter solchen provinziellen und rückwärtsgewandt feudalistisch müffelnden Umständen scheint man eher gewillt, der Gemeinschaft willen, in einer Klamottenklitsche auf der Schwäbischen Alb zu schuften, engere Gürtel zu schnallen, sich der drückenden Provinzialität und personellen Abhängigkeit zu unterwerfen und im Zweifel mit ihr unterzugehen, als wenn es sich um ein Unternehmen mit Sitz in den USA handelt oder eines, das maßgeblich mit Kapital eines US-amerikanischen Finanzunternehmens wirtschaftet. In aller Regel kann das anti-amerikanische Ressentiment in Deutschland und Europa glücklicherweise noch nicht so, wie es gern möchte. Zu stark sind die USA politisch, wirtschaftlich und militärisch, als dass man sich ernsthaft anlegen möchte mit der Weltmacht. Dass aber das Ressentiment sehr wohl feindselig und bösartig sein kann, zeigt das zweite Beispiel. Nach dem 11. September 2001 badeten nicht wenige Deutsche und vor allem auch Linke in klammheimlicher Freude über die Anschläge auf das World Trade Center, bei dem wissentlich 3000 Menschen umgebracht wurden. Man hatte stellenweise für diese Opfer und ihre Angehörigen noch nicht einmal so viel Mitgefühl übrig, um sich ein »Das geschieht den Amis gerade recht, selber schuld« verkneifen zu können. Die in diesem Fall gezeigte Gleichgültigkeit ist übrigens auch in anderen Fällen zu beobachten. Ruanda, Iran, Syrien. Alles, was man beim besten Willen nicht den USA oder Israel anhängen kann, lässt viele Deutsche bemerkenswert kalt. 10 Jahre später wurde der Urheber dieses Attentats und eine zentrale Figur des globalen Dschihad gegen alle, die sich zu einer bestimmten Vorstellung von Gottesherrschaft nicht unterwerfen wollten, von einer Spezialeinheit der US Navy getötet. In den folgenden Tagen und Wochen erhob sich ein lautes Wehklagen, dass etwas Böses, Unmoralisches, Rücksichtsloses am Charakter der USA zu erkennen vermeinte. Man warf sich in eine moralische Pose und wandte sich angeekelt ab von den triumphierenden USA, die wieder einmal einfach das Recht in ihre Hand genommen und mit der Tötung eines Menschen, ja eines Familienvaters, das primitive Rachebedürfnis gestillt hätten. Die Antisymmetrie der Betroffenheit über die Ermordung eines Massenmörders einerseits und die Ermordung tausender unschuldiger Zivilisten andererseits mag zunächst verblüffen. Aber der Hass auf Amerika ist so stark, dass es der Anti-Amerikanerin und dem Anti-Amerikaner offensichtlich gar nicht so unrecht ist, wenn US-amerikanische Staatsbürgerinnen ermordet werden. Gleichzeitig nehmen sie nur zu gern die Gelegenheit wahr, sich angesichts der gezielten Tötung Bin Ladens über die Amerikaner zu erheben. Mit erhobenem Zeigefinger fordern sie Moral ein, während sie dschihadistische Terroristen, die sie nicht selten fast schon sympathisieren, zu einer Art Rächer der Enterbten verniedlichen, nie und nimmer mit solch Ausspruch konfrontieren mögen. Eine Moral übrigens, die sie mitunter noch nicht einmal selber haben. Denn wie anders ist das zu erklären, dass bei so manchen sich besonders links- und fortschrittlich dünkenden Leuten die klammheimliche Freude in Sachen Schleier und Buback munter fortlebt, während sie sich in Sachen Bin Laden und anderen getöteten Dschihadisten partout nicht einstellen will. Die Künstlichkeit, die der US-amerikanischen Gesellschaft immer wieder vorgehalten wird, findet ihren höchsten Ausdruck in der ausschließlich ressentimentbasierten Behauptung, die Amis haben keine Kultur. Sie verweist auf die Verwandtschaft des Anti-Amerikanismus mit dem Antizionismus und damit auch mit dem Antisemitismus. Eine strikte Gleichsetzung dieser Ressentiments und Erscheinungsformen würde ihnen selbstverständlich nicht gerecht. Dennoch lassen sich fundamentale Gemeinsamkeiten der Feindseligkeiten gegen die beiden künstlichen Staaten USA und Israel feststellen. US-Amerikanerin kann grundsätzlich jeder und jede werden. Die Vereinigten Staaten haben kein ethnisch homogenes und gewachsenes Staatsvolk. Für die Staatsangehörigkeit ist es vollkommen irrelevant, welches Blut man mitbringt. Dies ist seit über 200 Jahren so. In Deutschland beispielsweise konnte man sich erst in letzter Zeit zu einer halbherzigen Reform des Staatsangehörigkeitsrechts durchringen, das sich immer noch nicht so recht davon lösen kann, dass eine reinrassige deutsche Urgroßmutter mehr Punkte auf dem Deutschheitskonto zählen soll als die Tatsache, dass jemand schon immer auf dem Staatsgebiet lebt, die Sprache spricht, Bildungsinländer ist und bis auf seine Hautfarbe oder Herkunftskultur, von der er oder sie möglicherweise keinen blassen Dunst hat, nicht von gleichaltrigen Volksgenossinnen zu unterscheiden ist. Die Konstruktion von biologischer und organischer Deutschheit und damit im Grunde Volkszugehörigkeit ist noch weit davon entfernt, so erodiert zu werden wie in den USA. Als Beleg für die Kulturlosigkeit der Amerikanerinnen wird beispielsweise gerne angeführt, dass es in Amerika billige Popmusik, Hamburger und Coca-Cola gebe, in Deutschland aber Beethoven, Goethe und Schloss Neuschwanstein. Der Vergleich ist natürlich so gezinkt, dass Deutschland dabei scheinbar besser wegkommt. Tatsächlich aber geht der richtige Vergleich nicht mehr so günstig aus. Radiopop, Hamburger und Coca-Cola müssen dem Musikantenstadel Nutzi, Fischbrötchen und Capri-Sonne gegenübergestellt werden. Und selbstverständlich muss man Beethoven, Goethe und Schloss Neuschwanstein, amerikanische Ikonen wie George Gershwin, Mark Twain und das Empire State Building entgegenhalten. Dann schneidet Amerika schon gar nicht mehr so schlecht ab. Israel unterscheidet sich mit seiner Schutzfunktion gegenüber dem antisemitischen Vernichtungswahn, mit seinem Versprechen, jede Jüdin und jeden Juden dieser Welt als Staatsbürger aufzunehmen, von allen anderen Staaten. In seinem Selbstverständnis, dass es vollkommen unerheblich sei, ob das Blut schon immer auf irgendeine abstruse Art, organisch oder natürlich, mit dem Boden des Staates Israel verbunden war, schwingt ein Kosmopolitismus mit, vor dem es antizionistischen wie dem antiamerikanischen Ressentiment gleichermaßen graust. Israel und die USA werden als Gesellschaft der Wurzellosen und Volksfremden wahrgenommen, die eigentlich gar nicht in die Welt passen. Beide Ressentiments kommen zwar selten als offene Blut- und Bodenideologie daher, wenden sich am Ende aber doch gegen diejenigen, die nicht auf ihrer Schelle verwurzelt bleiben. Sowohl die USA als auch Israel sind prominente Antithesen zur Verherrlichung gewachsener als organisch halluzinierter Volksgemeinschaften und genau dafür werden sie gehasst. Am Ende geht es dem Anti-Amerikanismus nicht darum, was Amerika tut, sondern darum, es dafür zu verdammen, was es ist, wofür es steht. Das, natürlich auch in den USA tatsächlich nie realisierte, aber wenigstens doch affirmierte, freie Individuum, dem es um nichts zu tun ist als um sein Glück und bei dem die Verfolgung dieses Glücks sehr wohl gestattet, ja sogar geboten ist, sich seiner Herkunft, seiner sozialen Schicht und anderer kollektiver Zwänge zu entledigen, ist dem Anti-Amerikanismus ein Affront. Deshalb ist es auch egal, wer gerade Präsidentin ist, welche Mittel Amerika wählt oder welche Zielsetzung es mit welchen Motiven auf welche Art und Weise verfolgt. Amerika wird verdammt, wenn es etwas tut, und es wird verdammt, wenn es das nicht tut. Denn das Gerede davon, was in den USA ständig so kritikwürdig sei, verdeckt nur notgedrungen, worum es geht. Die Ablehnung der Moderne, der Aufklärung, der Befreiung des Individuums, ja sogar schon die Idee dieser Befreiung. Insofern ist der Anti-Amerikanismus ein ordinäres Ressentiment, das mit Amerika selbst wenig, mit den Gefühlen und Projektionen seiner Verächterin aber alles zu tun hat. Gerade Menschen, die sich als fortschrittlich oder links verstehen, widersprechen ihrem eigenen gesellschaftskritischen Anspruch, wenn sie keine Kritik an den wesentlichen Verhältnissen betreiben, sondern eine Verteufelung der von der Oberfläche exponierten Einzelnen wie Amerika. Ja, das war's mit dem inhaltlichen Teil der heutigen Sendung des STU-Radio am 2. Juni 2021. Wir haben uns heute anlässlich des 77. Jubiläums mit dem D-Day beschäftigt. Ihr hörtet einen kurzen historischen Abriss über den D-Day und seine Wichtigkeit beim Sieg über Nazi-Deutschland. Außerdem hörtet ihr eine Flugschrift von der Seite Emma Free, Emanzipation und Frieden, mit dem Titel Danke, liebe Amis, und bleibt bitte nochmal 70 Jahre, welcher vor 7 Jahren, nämlich anlässlich des 70. Jubiläums des D-Days, geschrieben wurde. Leider noch genauso aktuell wie zu seiner Entstehungszeit. Außerdem hörtet ihr einen Text ebenfalls von der Seite Emma Free zum Anti-Amerikanismus, und für alle, die zugeschaltet haben, auch nochmal der Hinweis, dass es auf der Seite auch noch anderes zu entdecken gibt und sich ein Blick auch beispielsweise in die Vorträge oder das Audioarchiv lohnt.